Wir verraten es. Schon wieder Lyndon B. Johnson, und zwar 1965. In den folgenden Jahren und Jahrzehnten verdichteten sich die wissenschaftlichen Belege für die menschengemachte Klimaerwärmung zu einer allgemeinen Gewissheit. Doch nichts geschah. Warum? Darüber haben wir ein ganzes Kapitel geschrieben, nämlich das 10. dieses Buches. Hier jedoch wollen wir schon einmal vorgreifen und erzählen, wie ein ganzer Berufsstand auf die Bedrohung des Status quo durch die aufkommende Klimawissenschaft mit dem systematischen Säen von Zweifeln reagierte. Diese Merchants of Doubt oder Händler des Zweifels, wie sie die Historikerin Naomi Oreskes in ihrem gleichnamigen Buch nannte, haben in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts vor allem im englischen Sprachraum das professionelle Operieren mit Halbwahrheiten, Pseudowissenschaften und rhetorischen Blendgranaten perfektioniert. Fußnote: Die deutsche Ausgabe heißt »Die Machiavellis der Wissenschaft – Das Netzwerk des Leugnens«. Kein Wunder, dass es dieses wichtige Buch in Deutschland schwer hatte. Ende der Fußnote. Sie sind die Nachfolger von Edward Bernays und Herb Klein. Ihre Methoden sind verfeinert und verschleiert, um den Argumenten der Gegenseite zu entgehen. Doch die Auswirkungen dieser narrativen Kriegsführung spüren wir heute vielleicht wie noch nie. Oreskes spricht von der Tabakstrategie, da die Mechanismen und Tricks der Zweifelhändler erstmals Mitte der 90er Jahre in der Auseinandersetzung um die Schädlichkeit von Tabakrauch, insbesondere beim Passivrauchen, dokumentiert und erforscht werden konnten. Doch egal, ob es um das Rauchen oder den dadurch verursachten Krebs ging, um die Klimaerwärmung durch CO2-Ausstoß, das Ozonloch oder den sauren Regen, stets attackierten die immer gleichen Männer, früher selbst verdiente Wissenschaftler, inzwischen aber von Industrielobbys bezahlt, mit Hilfe von Wirtschaftsanwälten und PR-Spezialisten jede Expertin, die unbequeme Wahrheiten in den Diskurs einbrachte. Auf allen möglichen Kanälen erzählten sie Gegengeschichten. Die Forschungsergebnisse seien nicht abgesichert, es sei politisch Einfluss genommen worden, die Wissenschaftlerinnen stünden auf der Gehaltsliste gewisser Verbände oder Unternehmen. Der wissenschaftliche Konsens sei viel fragiler als dargestellt. Man müsse doch beide Seiten anhören und so weiter.